singe fröhlich vor mich hin, weil ich ein Puppenschnitzer bin. Sind auch die Puppen nur aus Holz, als Vater bin ich auf sie stolz. So, kleiner Harlekin, jetzt sitzt die Narrenkappe wieder fest auf deinem Holzkopf. Verlier sie nur nicht noch einmal. Oh, sieh, da draußen wird's ja schon dunkel. Sag den anderen Puppengeschwistern gute Nacht. Zuerst dem König auf dem Fensterbrett. Ja, und jetzt der Prinzessin auf meiner Hobelbeine. Ja, und jetzt hupp in die Puppenkiste. Na und ich? Willst du mir nicht auch gute Nacht sagen, mein Sohn? So, ja. Und jetzt wird geschlafen. Ach, liebe Puppenkinder, ihr seid doch meine einzige Freude auf der Welt. Ohne euch wäre ich auch ganz allein. Möcht lieber hungern und frieren, als mich jemals von euch trennen. Nanu, wer klopft denn so spät? Herein. Wie gut, dass ich Sie antreffe, Meister Matthias. Ach, der Herr Holzhändler Sägebock. Guten Abend. Was führt Sie zu mir? Zur Sache. Können Sie heute die Holzrechnung bezahlen oder nicht? Leider habe ich nicht einen Pfennig im Haus. Zur Sache. Dann werde ich alle Puppen mitnehmen und an den Theaterdirektor Feuerkopf verkaufen. Aber lieber Herr Sägebock... Zur Sache. Komm her, du König ohne Land. In den Sack mit dir. Prinzessin hinterher. Harlekin oben auf. Halt! Bitte! Nehmt mein Bett, meinen Tisch, meinen Ofen. Nehmt alles nur nicht, meine geliebten Puppen. Wie könnt ihr nur so herzlos sein? Bin nicht herzlos, bin mein Holz los. Bin Geschäftsmann. Auf Nimmerwiedersehen, Herr Puppenkünstler. Ach, ich Armer. Was soll ich noch auf der Welt ohne meine Puppen? Mit wem soll ich lachen? Mit wem soll ich weinen? Woraus soll ich mir neue Puppen schnitzen? Ach, ich bin so müde und so allein. Lisette, treue Grille, bist du da? Ja, liebe Fee, hab mich versteckt hier auf dem Dachbalken der Werkstatt. Hab alles mit angesehen. Dieser herzlose Herr Sägebock. Nun ist der arme Meister Matthias ganz allein. Sein Kopf ist auf die Hobelbank gesunken. Er scheint zu schlafen, liebe Fee. So sind wir zur rechten Stunde gekommen, um ihm zu helfen. Dieses Baumstämmchen aus Pinienholz legen wir vor seine Tür, rufen ihn, er erwacht und wird es finden. Und dann soll mein Zauber seinen größten Wunsch erfüllen. Holz, ich hauch dir Leben ein. Lass Matthias nie allein. Warst ein Baum im Sommerwind, wirst gar bald sein liebstes Kind. Wach auf! Meister Matthias! Wach auf! Wach auf! Träum ich? Wach ich? Hat mich jemand gerufen? Ich komme! Au! Hat mich gestoßen! Was liegt hier? Ein Stück Holz? Wahrhaftig, das ist ja ein Pinienstamm. Herrlich, wie kommt der hierher? Ist da jemand? Wer ist da? Die Stimme kommt ja aus dem Holz. Das ist doch seltsam. Ich will's hineintragen auf die Hobelbank und anschauen. Du zitterst ja, Holz. In dir steckt Leben. Ja, willst du heraus aus deiner Haut? Werd dich befreien. Hab keine Angst vor dem Messer. Aua. Bin ja vorsichtig. Kitzel das? Halt still, du Kasperle. Ich will dir ein Gesicht schneiden. Zuerst die Nase. Hatschi. Jetzt die Augen. Den Mund. Gleich ist er fertig. So. Bäh. Pfui, das tut man nicht. Nun den Bauch. Die Beine. Die Schuhe. Mit einem Schwung die ganze Rückenlinie. Arme hoch. Oh, das knarrt ja fürchterlich. Da muss Öl her. So, eins, zwei, auch die Beine. Du bist das schönste Kasperle, das ich jemals geschnitzt habe. Wie willst du denn heißen, Bäumchen? Bäumling? Nein, das klingt wie Daumenlutscher. Bist aus Pinienholz. Was lachst du denn, du Kindskopf? Hm? Bist ein rechter Pinienholz-Kindskopf. Pinocchio. Was? Wie? Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio. Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio? Wie hübsch! Pinocchio! Komm, gib mir die Hand! Du musst laufen lernen. Pass auf! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei! Es war einmal ein armer Mann. Armer Mann! Er schnitzte Puppen dann und wann. Dann und wann? Er hatte sie von Herzen lieb. Herzen lieb! Doch leider keine bei ihm blieb. Doch leider keine bei ihm blieb. Bleib hier! Du läufst auf die Straße! Halt! Eingriff! Polizei! Polizei! Festhalten! Halt! Ich bin die Polizei! Festhalten, Herr Wachtmeister! Er läuft mir davon! Mein Kleiner! Was fällt Ihnen ein? Bin ich Ihr Kleiner? Ach, Sie doch nicht! Lassen Sie mich los! Wer wird wen wann loslassen? Mich dürfen Sie doch nicht festhalten! Wer sagt hier, wem wer was nicht darf? Er gehört mir! Ich habe ihn doch gerade bearbeitet! Mit dem Messer! Mit dem Messer? Wie ein Räuber? Das ist ein Geständnis! Sie sind verhaftet! Folgen Sie mir unauffällig! Ach, mein Pinocchio! Hoffentlich findet er den Weg zurück. Vorwärts, Marsch zum Polizeihauptmann. Pinocchio, was hast du da angerichtet? Geh schnell nach Hause und warte, bis Matthias wiederkommt. Ich zeig dir den Weg. Oh, Lisette, kleine Grille aus dem Wald. Wo kommst du her? Die Fee schickt mich. Ich soll dich beschützen. Oh, bitte, liebe Fee, ich möchte gerne ein richtiger kleiner Junge werden und Matthias wiedersehen. Wirst du auch nicht mehr davonlaufen? Nein, ich will mich viel, viel, viel, viel mehr bessern. Nun, wir werden sehen. Guter Falke! Liebe Fee? Setz Pinocchio auf deinen Rücken, flieg mit ihm zur Insel der emsigen Bienen, doch wird er zur Schule gehen und ein richtiger kleiner Junge werden. Leb wohl, mein Pinienkind! Lieber Pinocchio, klammere dich fest an mein Gefieder. Ich breite die Flügel aus. Wir fliegen! Über Wiesen und Felder, über Berge und Wälder, über Länder daher bis weit übers Meer, durch Wolken und Winde zur Insel geschwinde. Wir sind gelandet. Dies ist die Insel der emsigen Bienen. Mach deine Sache gut, Pinocchio. Ich muss dich jetzt allein lassen. Ach, wenn noch Matthias da wäre, der würde mir helfen. Möchte so gern in die Schule gehen. Hey, du, neuer Pinocchio, was willst du in der Schule? Ist doch langweilig. Ich weiß was viel Schöneres. Wer bist du denn? Meine Freunde sagen Rübe zu mir, weil ich so aussehe. Ah, oh, du bist ein richtiger Junge. Mich erkennt keiner an, weil ich aus Holz bin. Komm doch mit uns, hab viele Freunde. Wir fahren ins Wunderland. Da gibt's Montag bis Samstag schulfrei und Sonntag überhaupt keine Schule. Jeder kann tun und lassen, was er will und alles kaufen, ohne Geld. Hör mal, der Wagen. Der fährt ja so leise. Der Kutscher hat die Räder umwickelt und auch die Hufe der Esel. Wir fahren heimlich ins Wunderland. Hey, Kutscher, nimm uns mit. Kein Platz mehr, Rübe. Warum kommt ihr auch so spät, ihr Muttersöhnchen? Habt wohl Angst, was? Hab keine Angst. Dann spring doch auf den Esel, wenn du Mut hast. Versuch's doch. Eins, zwei, hopp! Ja. Au, das schlägt aus! Halt dich an den Eselsohren fest. Eins, zwei, hopp! Pinocchio, wie gefällt's dir im Wunderland? Herrlich, Rübe! Könnte ewig so weiterspielen. Bin Rollschuh und Fahrrad gefahren. Will jetzt ein Auto. Ein richtiges Auto? Ja, Rübe. Wo sind welche? Drüben am Riesenrad, hinter der Schießbude. Ich hol mir ein Auto und fahr alles um. Aus dem Weg, Rübe, oder ich fahr dich um. Pinocchio, du hast das Auto kaputt gefahren. Dann will ich ein neues, Kutscher. Nimm deine Mütze ab, wenn du mit mir sprichst. Nein, runter mit der Mütze. Lass mich raus. Willst wohl deine Ohren verstecken. Her, die Mütze. Rübe, du bist gemein. Hast zwei lange Ohren, wie ein Esel. Kutscher, warum sind mir zwei lange Ohren gewachsen? Damit ich dich besser in den Stall ziehen kann, du Esel. Na, mein lieber Kutscher, lass mich zurück zu meinem Vater, nach Haus. Nach Haus? Dein Vater wollte in einem kleinen Boot zur Insel rudern. Da hat ihn ein großer Walfisch verschluckt. Wirst ihn nie wiedersehen. Armes Väterchen, warum bin ich davon gelaufen? Weil du so dumm bist. So ein Esel. Rübe, komm her. Mach die Geheimtür auf. Wir werfen ihn in hohem Bogen über die Klippe ins Meer. Jetzt kann dich der Walfisch fressen. Ja. Thank you. Hallo! Hallo! Hallo! Wo sind wir? Im Walfischbauch. Ich komme! Leise! Der Walfisch wacht uns auf! Ne? In einem Boot! Wo ist er? Wird er trinken müssen? Hallo, Herr Kapitän! Helfen Sie mir an Bord! Gott sei Dank, er hat's geschafft! Klettern Sie, kann nicht helfen, bin alt und schwach. Wer sind Sie? Ein Seeräuber. Oh, viel Salzwasser. Wach ich oder träum ich? Fang schon an zu fantasieren. Das klang, als wäre es Pinocchio. Bin Pinocchio. Woher kennen Sie mich, Herr Kapitän? Pinocchio, mein Junge. Erkennst du meine Stimme nicht? Oh, Väterchen, liebes Väterchen. Pinocchio, lieber Pinocchio, komm in mein Herz. Jetzt können wir zusammen sterben. Sterben? Väterchen, ich werde dich retten. Ach Junge, bin dir über das Meer mit dem Boot nachgefahren. Da hat der Walfisch mich verschluckt. Wir kommen nur heraus, wenn der Walfisch sein Maul ganz weit aufreißt. Das hat er noch nie getan. Ich weiß, was wir machen, Väterchen. Ich klettere auf die Mastspitze und oben kitzele ich den Fisch am Gaumen. Dann muss er lachen und niesen. So, pass auf. Kinder, Kinder, Riesenwahl, puste, lache, niese mal. Ah, Väterchen, Väterchen, er bewegt sich. Das Maul geht auf. Halt das Väterchen, Väterchen, ganz fest. Wir fahren. Ruhe, Kinder! Herr Wachtmeister, der Sturm hat ein Boot auf den Strand geworfen. Er kommt hierher! Alter Mann mit Bündel auf dem Rücken. Ja, ja, ja, er kommt! Ja. Das ist doch Meister Matthias. Hat sie ein Wunder gerettet? Nein, nein, kein Wunder. Pinocchio hat mich gerettet. Aber seht... Oh, er lässt den Kopf hängen. Er ist ganz nass. Wie tot. Armer Pinocchio. Was mag nur mit ihm sein? Jetzt will ich aber mit meinem Pinocchio allein sein. Die Sette, treue Grille, bist du da? Ja, liebe Fee, wieder versteckt hier auf dem Dachbalken in der Werkstatt. Der arme Meister Matthias. Sein Kopf ist auf die Hobelbank gesunken, wie damals. So sind wir zur rechten Stunde gekommen, um ihn für immer glücklich zu machen. Pinienkind, mein Pinienkind, schlag die Augen auf, geschwind, weil nach deiner guten Tat für dich die Erfüllung naht. Wach auf, Pinocchio! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Väterchen, sieh, ich bin aufgewacht. Wir sind wieder zu Hause. Pinocchio, mein lieber Junge, du lebst. Ja, Väterchen. Und du bist ganz verändert. Siehst aus wie die anderen kleinen Jungen. Bin also wirklich ein richtiger kleiner Junge? Leute, Leute, Leute, kommt herein. Pinocchio ist wieder gesund. Es gibt keinen lieberen Jungen als ihn und keinen glücklicheren Vater als mich. Es war einmal ein armer Mann, der eine Puppe lieb gewann. Sie macht ihn glücklich, stolz und froh. Ihr Name war Pinocchio.